Hallo, ja, da sind wir wieder. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Und jetzt eine Runde rückwärts. Jalala. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt er Nerd? Bekommt er Nerd? Ist es wirklich schon so spät? Bekommt er Nerd? Bekommt er Nerd? Wer ist verrückt und leicht gestört? Bekommt er Nerd? Bekommt er Nerd? Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Es ist Samstag Nachmittag, obwohl es draußen eigentlich schon fast dunkel ist, was ein bisschen irritierend ist. Das heißt, ich nehme wieder eine Sendung mit dem Nerd auf. Wenn ihr das hört, ist es vermutlich Sonntag oder vielleicht eher noch später, weil veröffentlicht wird ja immer erst ab Sonntag, da wird ja immer erst veröffentlicht, genau. Ich habe heute wieder einen ganzen Schwung Comics dabei und zwar fange ich an mit einem Comic aus dem Comic-Gate Verlag, Lapino, Schwarz-Weiß-Tot. Dann geht's weiter mit der Masters of the Universe Mini-Comic-Collection von Dark Horse. Die ist jetzt dieser Tage auch nicht auf Deutsch, aber auch für Deutschland erschienen. Dann geht's endlich los mit Perry Rhodan Numero 1. Danach geht's mit einem Gastbeitrag weiter, nämlich der Torben, den wir ja schon aus Herz der Würfel kennen. Der war auf der Spielemesse in Köln. Der war auf der Spielemesse in Essen. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Messe Essen. Und erzählt davon ein bisschen was. Dann geht's nach der Pause weiter mit Superman, Lois und Clark Nummer 1 von DC. Dann geht's weiter mit Superman, American Alien Nummer 1. Und dann geht's weiter mit Justice League, Dark Side War, Shazam Nummer 1. Den gucke ich mir exemplarisch an für den aktuell laufenden Event Dark Side War, und da gab es jetzt 6 Tie-Ins, jeweils mit der Justice League, und Shazam war einer davon. Und im Anschluss gucke ich mir noch den Klassiker an. Das ist in diesem Fall der Perry Rhodan Comic Sammelband Nummer 22 aus dem Jahre 1973, also ältere Perry Rhodan Comics. Der Klassiker ist ja immer auch passend zu einem der Comics, die ich hier in der Sendung bespreche, und dieses Mal eben ein bisschen Perry Rhodan. Dann geht's in die Previews. Und natürlich auch wieder mal gibt es die Nerd-Nerd-Nerd-Programmvorschau. Aber ich fange mal an mit meinem ersten Thema, nämlich mit Lapino. Ich glaube, es ist tatsächlich Lapino. Wie bin ich an dieses Comic rangekommen? Ich habe ein Gewinnspiel gewonnen beim Comic Gate. Comic Gate ist eigentlich ein Blog, wenn man das so sehen möchte, oder eine News-Seite. Ich weiß nicht, ob ich der Seite jetzt Unrecht tue, weil ich besuche die gar nicht so häufig. Und die hatten entsprechenden Gewinnspiel auf ihrem Twitter-Account. Irgendwie bei 1000 Followern machen wir ein Gewinnspiel. Und dann konnte man eben antworten, und ich war einer der glücklichen Gewinner. Ich habe außerdem mir noch ausgesucht das achte Comic-Gate-Magazin aus dem Jahr 2014 mit dem Thema Farbe. Cartoons von Lapino. Ich würde es einfach jetzt mal französisch aussprechen. Es ist bitterböse. Es ist so ungefähr eine Kategorie mit Ralf Rutes Shit Happens oder auch Joscha Sauers Nicht Lustig. Also immer so einseitige kleine Bildwitze, würde ich fast schon sagen, die sich so ein bisschen tiefer noch ergründen lassen, einfach aus den dargestellten Figuren und den dazu geschriebenen Texten und den Situationen, in denen sie sich auch befinden. Das Besondere ist eben, dass es rein schwarz-weiß ist. Und schwarz ist durchaus die vorherrschende Farbe, weil auch der Humor hier drin eben schwarz ist. Und als Schmuckfarbe, wie es hier auch genannt wird, wird immer wieder die rote Farbe eingesetzt, und damit werden so kleine Dinge halt eben hervorgehoben. Aber es ist halt häufig Blut, ne? Weil so weit geht der Zeichner hier tatsächlich, seine Figur nicht selten umzubringen oder schreckliche Dinge tun zu lassen. Es ist dabei bitter, bitter böse. Es ist thematisch gut zu vergleichen mit dem, was Joscha Sauer und Ralf Rute machen. Allerdings spart es eben auch so diesen Gewaltfaktor nicht aus. Ist ein kleines Hardcoverchen, hätte einen Zehner gekostet. Ich habe es, wie gesagt, gewonnen. So als Mitbringsel für jemanden mit genau dieser Art von Humor ist das sicherlich geeignet. Man muss aber vorsichtig sein. Da sind ziemlich krasse Sachen drin. Also auf jeden Fall Triggerwarnung für alles Mögliche. Als ich das Paket die Tage angenommen habe, habe ich mir fast Bruch gehoben, weil jetzt kommt nämlich hier das Schwergewicht der heutigen Sendung. Ding wiegt also wirklich etliche Kilo. Hier geht es nämlich weiter mit He-Man and the Masters of the Universe Mini-Comic-Collection. Vielleicht muss ich nochmal He-Man erklären, für alle, die das vielleicht aus dem Fernsehen oder aus Comics kennen, aber nicht wissen, wo das herkam. He-Man ist Spielzeug. Und zwar waren das Actionfiguren, die damals mit Hilfe von weiteren Dingen wie in einem Kinofilm oder Comics oder eben einer Zeichentrickserie weiter beworben werden sollten, aber das Kerngeschäft von Mattel waren entsprechend die Actionfiguren, die auf den Markt kamen. Und um das ein bisschen zu unterstützen, gab es zu den Actionfiguren Comics dazu. Die Comics waren in einem sehr interessanten Format, nämlich in so einem kleinen, ja, fast schon taschenbuchartigen Format. Ich glaube, noch ein ganzes Stück größer als beispielsweise ein Pixie-Heft, aber eben wesentlich kleiner auch als ein reguläres US-Heft. Die wurden halt Mini-Comics genannt. Diese Mini-Comics lagen dann eben den Figuren, für die sie auch geworben haben. Jedes Comic dreht sich dann natürlich auch um die Figur, zu der es dazugelegt wird. Es ist ganz interessant, deswegen dieses Machtwerk, diese riesige Bibel, so muss man es fast schon sagen, weil es tatsächlich alle Mini-Comics vereint, die damals in den 80er Jahren zu den He-Man-Figuren rauskamen. Erstreckt sich, glaube ich, vom 82. 82 ist, glaube ich, das erste Mal. Hier steht es auch, glaube ich, nochmal genau. 82 ist eben hier das erste Jahr, in dem diese Mini-Comics erschienen sind. Das Ganze kommt daher als riesiges Klotzbuch. Also das ist riesengroß mit 1200 Seiten. Ist kleiner als ein reguläres US-Heft, hat ungefähr das Format vom LTB Premium, damit man sich das so ein bisschen vorstellt, weil es ist auch ein bisschen größer als ein lustiges Taschenbuch. Das LTB Premium ist da vom Format, glaube ich, nochmal ganz gut zu vergleichen. Und gibt eigentlich einen sehr, sehr guten Überblick über all die Comics, die eben in den 80ern zu diesen Figuren dazugelegt worden sind. Das Besondere an dem Buch sind allerdings auch noch die Interviews, die mit den Kreativen der Mini-Comics geführt werden. Und da sind also wirklich total krasse Namen dabei, wo ich auch wirklich gesagt hätte, okay, was hat diejenige mit He-Man zu tun? Ein Name, der also hier immer wieder auftaucht, ist Stan Sakai. Stan Sakai kennt man heutzutage vielleicht noch am ehesten von Usagi Yojimbo, diesem, ist das eigentlich ein Samurai oder sowas? Oder Ninja, irgendwas, auf jeden Fall dieser feudale japanische Hase, der diese Serie auf jeden Fall erschaffen hat. Stan Sakai war damals der Letterer dieser Reihe. Dann findet man eben auch so Namen wie Bruce Timm, den man heute ja am ehesten noch kennen könnte durch die ganze Animationsarbeit, die er für DC und Warner macht. Also die ganzen Serien an den Start zu bringen, die ganzen Animationsfilme auch tatsächlich. Der hat also hier mit He-Man seine erste große Comic-Tätigkeit aufgenommen. Der war damals für Filmation, der Firma, die He-Man-TV-Serie gemacht hat, im Hintergrund tätig, ich glaube als Storyboard-Artist oder so. Und dann ein Name, der mir jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal in einem anderen Bezug auch aufgefallen ist, nämlich Christy Marks. Und Christy Marks ist die Entwicklerin, Erfinderin von Gem and the Holograms. Und Gem and the Holograms war im Grunde genommen das Gleiche, eben auch eine Reihe von Figuren, zu der es dann von Marvel eine TV-Serie gab. Und Christy Marks hat eben hier auch für dieses für He-Man eben Geschichten geschrieben. Ich glaube, Stephen Grant ist noch mit dabei, der heute, glaube ich, auch als Hollywood-Drehbuchschreiber unterwegs ist und so weiter und so fort. Also die Reihe lässt sich noch endlos fortführen. Und das sind halt auch nur die Leute, die in der klassischen Riege mit dabei waren. Man erfährt in den Interviews mit den einzelnen Leuten immer auch so ein bisschen Hintergründe. Wie sind die Comics entstanden? Wo waren die Wurzeln dieser Geschichten? Dann auch so das ganze Technische, und ganz oft sagen die Leute, und das ist so ein wiederkehrendes Element, ganz oft sagen die Leute, ich kann mich an die Zeit gar nicht mehr so genau daran erinnern, weil das war halt Massenarbeit, das war Fließbandarbeit, und wir mussten uns eben darauf konzentrieren, das schnell rauszubringen, und so an einzelne Geschichten, die ich damals geschrieben habe, kann ich mich im Detail gar nicht mehr erinnern. Und andere Autoren, andere Zeichner sagen oder gehen sogar so weit und sagen, nee, das war im Grunde genommen nur so ein billiger Fluff so ein Hintergrundfluff eben für Actionfiguren. Wir haben das eigentlich nicht wirklich ernst genommen, und was so die 80er Jahre Geschichten angeht, das ist alles auch noch sehr seicht, und auf Logik muss man da auch nicht achten. Das ist also, die Kontinuität wird nicht gewahrt, also da kommt Redcon um Redcon, kommt da auf, also Sachen, die ganz am Anfang etabliert werden, werden dann schon wenige Ausgaben später wieder komplett revidiert. Man sollte die Geschichten einfach als das lesen, wie sie halt gemeint sind und gar nicht großartig sich Gedanken machen über eine Gesamtkontinuität, weil die wird man hier nicht finden, weil Geschichten oder Elemente, die am Anfang etabliert werden, eben schon ein Heft später null und nichtig sein können, weil man auch von Seiten der Produzenten da auch gar nicht so großartig drauf geachtet hat, da jetzt irgendwie so ein großes zusammenhängendes Universum zu schaffen, sondern man wollte einfach einen weiteren Kaufanreiz schaffen für die Kinder, diese Figuren auch zu kaufen. Das ändert sich ein kleines bisschen in den 2000er Jahren. Hier sind eben auch Geschichten mit dabei aus den 2000er Jahren. Es gab ja so eine relativ lange Pause in den 90er Jahren, wo eigentlich so mit He-Man gar nichts erschien und auch Mattel so ein bisschen den Glauben an dieses Universum verloren hatte. Und in den 2000er Jahren übernahm, ich glaube, zuerst MV Creations das Ruder. Das war namentlich Val Staples, der da federführend eben gewesen ist, dieses Comic-Universum an den Start zu bringen und auch Mattel davon zu überzeugen, wieder Mini-Comics zu machen. Leider ohne großen Erfolg, denn zu der damaligen 2000er TV-Serie gab es so gut wie keine Mini-Comics. Ich glaube, eine Ausgabe ist veröffentlicht worden, die ist eben auch hier drin, und eine zweite ist produziert, aber nicht veröffentlicht worden, und auch die ist hier drin. Also man findet hier auch tatsächlich mehr als genügend unveröffentlichtes Material. Und dann geht es eigentlich erst weiter Ende der 2000er Jahre mit drei Ausgaben aus dem Verlag Dark Horse selber, die damals tatsächlich zum Start der Moto Classics Sammelreihe veröffentlicht wurden, nämlich aktuell erscheinen von He-Man ja wieder Actionfiguren seit vielen, vielen Jahren, nämlich diese Classics-Reihe. Und da hat Mattel dann tatsächlich gesagt, okay, Dark Horse, dann macht mal diese drei Ausgaben. Das ist dieser wohlberüchtigte Second Ultimate Battleground, der heute in den Charakterbiografien immer wieder zitiert wird. Die Jungs vom He-Manischen Quartett können da ein Lied von singen. Und das ist leider kein sehr fröhliches Lied. Übrigens auch nochmal eine große Hörempfehlung, das sogenannte He-Manische Quartett. Schöner Podcast. Ebenfalls enthalten sind She-Ra, die She-Ra-Comics, die Princess of Power-Comics. Die habe ich jetzt nicht so aktiv gelesen, weil ich finde, dass sie sich zu sehr an ein weibliches Publikum richten. Und ich konnte das tatsächlich nicht haben. Ich finde die tatsächlich aber besser gezeichnet, wenn es auch weicher und ein bisschen pastellfarbiger ist als die He-Man-Geschichten. Die sind meiner Meinung nach besser gezeichnet als das allermeiste von den He-Man-Geschichten. Und deswegen darf man da gerne mal reingucken. Aber es ist auch sehr, sehr wenig, was hier drin ist. Also es sind vielleicht 5 oder 6, vielleicht ein bisschen mehr She-Ra-Geschichten drin. Die haben also nicht so diese Gewichtung. Und das Buch schweigt sich auch über die Sachen aus, die DC gerade macht, nämlich die Mini-Comics aus dem DC-Verlag, die gerade erscheinen, die werden hier mit keinem Wort erwähnt, eben weil es auch die Distinguished Competition ist, und dementsprechend sagt Dark Horse nicht, dass da aktuell auch bei DC noch Serien erscheinen mit dem Eternity War und auch DC Mini-Comics produziert. Die werden hier nicht erwähnt, die sind hier auch nicht drin. Ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden, irgendwie an die ranzukommen. Also es wäre schön, wenn DC mal hinginge und diese Mini-Comics auch veröffentlichen würde. Weiß ich nicht, in so einem kleinen Sammelband, aber da ist momentan wohl nicht mehr zu rechnen, weil He-Man ist für die halt auch nur eine Auftragsarbeit. Kosten tut das Ganze 27 Euro. Das ist das auf jeden Fall wert. Der US-Preis wären $30. Deswegen, das heißt, diese 27 Euro sind auch, ich glaube, fast genau der richtige Umrechnungskurs. Ich habe sehr, sehr früh vorbestellt und habe dementsprechend nur 21 bezahlt. Und da freue ich mich natürlich doppelt drüber, weil ich da so richtig Geld gespart habe. Also ziemlich genau 6 Euro. Das freut mich natürlich ganz besonders. Und für mich ist das für einen He-Man und für einen wie auch immer gearteten Nerd, der früh Kontakt hatte mit He-Man oder vielleicht sogar jemanden, der die Dinger sammelt, aber nicht ganz vollständig hat, ist das hier eine Pflichtlektüre. Nur macht euch darauf gefasst, ihr lest lange daran. Ich habe, glaube ich, irgendwie 3 Tage und dann wirklich sehr intensiv daran gelesen, bis ich also halbwegs auch nur im Ansatz durch hatte. Ich habe es aber sehr genossen, trotzdem es gelegentlich halt wirklich total hanebüchen ist. Und man darf das nicht aus den Augen eines Erwachsenen lesen, weil ansonsten fasst man sich an den Kopf und reißt sich die nicht vorhandenen Haare aus, in meinem Fall. Und sondern man muss es wirklich so lesen wie ein Kind, und dann ist das auch super nostalgisch. Dann geht's weiter mit der ersten Ausgabe von Perry Rodan. Ein Mann wie Perry Rodan. Entschuldigung. Geschrieben von Kai Hirt, der schon seit ein paar Jahren die Perry Rodan Comics betreut. Damals auch schon für die Alligator Farm, was ein relativ kurzer Zeitraum nur war. Also wenige Ausgaben kamen da eben raus. Gezeichnet von Marco Castiello. Da sage ich gleich noch was dazu. Und dann eben koloriert von Michael Atelier. Man schlägt dieses Heft auf und es sieht aus wie ein modernes Superhelden-Comic. Und wir reden hier von Perry Rodan, verdammt. Es gibt wahrscheinlich nichts Deutscheres als Perry Rodan an Science Fiction. Und inzwischen ist es also tatsächlich so, dass ein Zeichner am Werk ist, der schon für Marvel und DC gearbeitet hat, längere Zeit für Dark Horse eben Star Wars betreut hat. Und deswegen sieht das auch so amerikanisch aus. Und das ist ein absoluter Augenschmaus. Also ich habe damals vor ein paar Monaten die Preview eben gesehen über YouTube. Und mir sind also echt die Augen aufgegangen, weil ich gedacht habe, scheiße, das ist Perry Rodan, das ist so deutsch, das geht gar nicht anders. Und auf einmal hat man da einen Zeichner am Werk, der eben die Avengers gezeichnet hat, der die Justice League gezeichnet hat. Ich habe das eine Justice League-Heft, was er gezeichnet hat, das Justice League International aus der New 52, das habe ich hier in einem Sammelband, wo ich gedacht habe, scheiße, du kennst diesen Zeichner. Und der hat eben damals mit Lo Presti zusammen Justice League International betreut, weil er einen sehr ähnlichen Stil hat wie Lo Presti. Und da sieht man hier tatsächlich auch sehr, sehr gut. Worum geht es in der Story? Das Ganze beschreibt eine Storyline im Jahre 3540, glaube ich. Ungefähr 1500 Jahre, nachdem Perry Rodan eben zu diesem unsterblichen Weltraumhelden geworden ist. Und Kai Hirt hat gesagt, er hat sich absichtlich diese Zeitlinie ausgesucht, eben weil er da 10 Jahre hatte, die in den Heften nicht erschienen, nicht erzählt wurden. Das ist also ungefähr der Zyklus um Heft 700. Also das ist auch schon viele, viele Jahre her, dass dieser Handlungsstrang in den Comics, ach Quatsch, in den normalen Taschenheften, Taschenromanen behandelt wurde. Neben Perry Rodan natürlich auch noch Figuren dabei wie so Figuren wie Tolos, der Haluta mit den 4 Armen und den 3 Augen, dann der Mausbiber Gookie oder Cookie, ich weiß gar nicht, heißt er eigentlich Gookie oder Cookie? Ich glaube, das kommt von Gucken, also tatsächlich Cookie. Dann hat man hier eben mehrere Leute drin, denen Perry Rodan zu der Zeit auf dem Schiff Sol auch begegnet ist. Es geht also um dieses Hantelschiff Sol und dort begegnet er, glaube Belaine heißt sie, ich finde den Namen wieder mal nicht, weil hier ist so viel Text, das ist also so fucking wordy, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die wird später für einen, also ich habe es nachgeguckt, in der Peripedia kann man nachgucken, Belaine gehört zu einer der Partnerinnen von Perry Rodan, es ist aber nicht so viel über sie bekannt. Und dann hat man noch Irmina Kochistova. Das ist eine Mutante, eine Heilerin. Sind also beides auch Figuren, die man aus dem Perry Rodan-Universum kennt und die hier in dieses Comic-Universum mit übertragen werden. Und das sind eigentlich so die handelnden Personen. Und dadurch, dass Kai Hirt sich Figuren oder eine Zeitebene auch ausgesucht hat, die in der Perry Rodan-Historie, in der Perry Rodan-Kontinuität gar nicht erzählt worden ist, hat er hier relative Freiheit und die nutzt er tatsächlich dafür, neue Alien-Rassen einzuführen, die es vorher nicht gegeben hat, neue Planeten einzuführen, die vorher so noch nicht benannt worden sind. Also ich habe wirklich in die Peripedia geguckt und es war nichts zu diesen Aliens zu finden. Eine Frage, die im Vorfeld halt immer wieder aufkam, warum sehen die Aliens hier aus wie Skrulls aus dem Marvel-Universum? Und Kai Hirt sagte, ja, er würde gar keine Skrulls kennen, er liest keine Marvel-Comics. Finde ich ein bisschen unglaubwürdig, weil die Skrulls kennt man eigentlich, das sind eigentlich fast schon Popkultur-Elemente, weil das sind einfach so die klassischen Aliens, die es im Marvel-Universum gibt. Die sind, glaube ich, irgendwie ganz früh in den 60er Jahren im 2. oder 3. Fantastic Four-Heft eingeführt worden. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Comic-Fan und Comic-Autor von den Skrulls gar keine Ahnung haben will. Ich denke, da ist der Grund aber eher beim Zeichner zu suchen, der sich also eher an den Skrulls orientiert hat. Und wie gesagt, wenn man es hinkriegt und sofort so eine Assoziation mit einer Alienrasse erzeugen kann und den Leser dann auch irgendwo abholt, wo er steht, umso besser, würde ich sagen. Also da ist das vielleicht sogar eher geglückt. Es geht hier grob um einen Krieg zwischen mehreren Alienrassen. Es gibt diesen Pakt von Umal, wo riesigen, fast schon orkartigen Skrulls eben Krieg gegen so Insekten führen und man weiß eigentlich noch gar nichts über diese Charaktere. Ich finde es auch interessant, dass Kai Hirt sich entschlossen hat, eben Figuren zu nehmen, die im Perry Rodan-Universum so gar nicht bekannt sind oder zumindest nicht so bekannt, dass sie in die Peripedia eingetragen werden und die Perry Rodan-Fans sind da schon sehr genau. Also dementsprechend würde ich mich wundern, wenn es die nicht wirklich, wenn es die tatsächlich gäbe und dass sie dann einfach nicht eingetragen worden sind. Anywho, sehr spannend. Die Hefte erscheinen alle 2 Monate bei CrossCult. Es sind Einzelhefte. Und wenn drei Hefte zusammen sind, erscheint dann, ich glaube, so circa alle halbe Jahre immer ein Hardcover-Band, wahrscheinlich auch genau in diesem bekannten Cross-Cult-Format. Aber ich will halt so lange nicht warten. Ich bin sowieso auch ein Einzelheftleser, auch was US-Comics angeht. Und dementsprechend fügt sich das hier super in meine Lesegewohnheiten ein. Mit 5 Euro und einer normalen US-Comic-Länge auch nicht zu teuer. Das sind die normalen Heftpreise, die es auch bei Panini gibt. Ich glaube, ein Panini-Heft wäre nochmal doppelt so dick, weil da auch 2 US-Ausgaben drin wären. Hier ist jetzt noch ein Poster dabei, was ich einfach drin lassen werde, weil ich habe genug Perirodan-Poster hier rumfliegen und die habe ich auch nie aufgehangen. Große Empfehlung meinerseits für jeden Science-Fiction-Fan, guckt da mal rein. Ihr müsst nichts über Perirodan wissen, weil es wird alles im Vorbeigehen erklärt. Cookie ist meiner Meinung nach einer der besten Figuren in dieser ganzen Reihe, weil das ist also wirklich der absolute Sympathieträger. Das ist, sieht zwar so ein bisschen, man könnte jetzt unterstellen, hö, das ist eine Nachmache von Rocket Raccoon. Nee, Cookie kam 20 Jahre vorher. Ne? Also Rocket Raccoon kommt, glaube ich, aus den späten 70ern oder frühen 80ern und Cookie kommt schon aus den 60ern. Also das ist eine sehr, sehr, sehr, sehr alte Figur. Gut, dann kommt jetzt der Gastbeitrag vom Torben und von Max und von den anderen Jungs, da war ich gar nicht dabei. Ich muss mir den gleich erstmal selber anhören. Und dann hören wir uns gleich wieder zu meiner kleinen DC-Ecke heute. Heute ist es ein bisschen DC-lastiger. Ha! Ja, Tom, du bist auf einer Spielemesse gewesen. Ja, vor ein paar Wochen, vom 8.10. bis zum... Ja genau, ich war vom 8.10. bis zum 11.10. in Essen. Internationale Spielemesse 2015. Ist vielleicht nicht jedermann ein Begriff, aber das ist die größte Spielemesse, die es auf der Welt gibt. Und die findet halt in Deutschland statt. Das ist schon ziemlich krass, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten aus 42 verschiedenen Ländern Vertreter da, Verläge da, die Spiele vorgestellt haben. 480 verschiedene Verläge haben sich insgesamt auf der Messe vorgestellt und ihre Neuheiten präsentiert. Wird auch so ein lustiger Araber-Scheich. Ich war mal irgendwo in einer großen Stadt auf einer Motorradmesse, da lief dann tatsächlich so ein Araber-Scheich rum. Im weißen Gewand. Araber habe ich jetzt nicht gesehen, aber... Spiele sind zu günstig. Die Chinesen und Japaner waren halt da mit ihren Kimonos und ihrer Traditionskleidung. Natürlich nicht alle, aber ein paar, um Spiele vorzustellen, um dann halt das Flair rüberzubringen. Das war natürlich schon mal ein anderer Einblick. Und Cosplayer natürlich auch. Du hattest R2D2s rumlaufen, Sturmtruppler, verschiedene Orks. Einfach viele verschiedene angezogene Leute, aber auch normale. Was für Spiele wurden da überhaupt alle so vorgestellt? Ja, Standard, eigentlich alles, was du dir unter, alle Spiele, die unter Brettspiele fallen, Kartenspiele, Rollenspiele, Würfelspiele, also alle Spiele, die nicht vom Computer analoge Spiele, wie manch einer sagen würde. Nichts Digitales auf dem Handy, vielleicht App unterstützt, aber mehr auch digital nicht. Was hat dir so da am besten gefallen oder wofür hast du dich großenteils interessiert dann an in der Messe? Also ich bin eigentlich einer, der Brett- und Kartenspiele überwiegend spielt, halt aber auch strategische und nicht so einfache Spiele. Klar, Partyspiele fallen auch immer darunter, die man sich gerne mal anguckt, die man an einem ruhigen Abend oder so spielen kann, aber die strategischen Spiele, die mal 1-2 Stunden dauern, wo man seine Gedanken auch mal benutzen kann, um das Spiel zu gewinnen. Das war meine Zielgruppe der Spiele. Also so ungefähr etwas wie FIF. Ja, genau. FIF 1429. So welche Spiele. Natürlich ist FIF schon ein sehr komplexes Spiel. Ja, aber ich habe mich nicht sozusagen für Spiele wie Monopoly oder so interessiert. Es gibt ja halt eine Vielfalt. Gibt ja nicht Standardverläge so wie Cosmos, Ravensburger, Schmidt-Spiele, die halt viele Familienspiele rausbringen oder überwiegend Familien- und Kinderspiele. Gibt aber auch die großen Verlage wie Heidelberger Spieleverlag, Schwerkraftverlag, Z-Man und diverse andere Namen. Pegasus-Spiele, die natürlich auch Spiele für Kenner oder Experten rausbringen, wie man das so schön sagt. Pegasus-Spiele ist mir zum Beispiel ein Begriff. Was haben die nochmal so alles gemacht? Ja, Pegasus-Spiele hat natürlich die Munchkin-Reihe. Ah ja. Das ist wohl einer der bekanntesten, würde ich sagen. Ja, und halt, die haben Crossmaster und viele Spiele von anderen Verlägen, die halt auf Deutsch rausbringen. Bei Pegasus bin ich jetzt aber auch nicht ganz so im Thema, aber von anderen Spieleverlängen oder Heidelberger Spieleverlag ist halt groß von Fantasy Flight Games. Die haben viele, wie nennen sich die Spiele nochmal? Zum Beispiel, die vertreiben Games of Thrones oder Cthulhu oder Warhammer 40k als Kartenspiel, als Brettspiel. Wie halt Warhammer Fantasy auch. So welche Spiele vertreiben die halt. Die haben halt diese Marken- oder Serienspiele, die die vertreiben. Gibt es so etwas an der Messe, das du kritisieren würdest, was dir vielleicht nicht so gut gefallen hat? Was ich kritisieren würde? Im Prinzip gibt es da nichts zu kritisieren. Also ich war da ja Spielerklärer die ganzen 4 Tage. Ach so. Und Besucher auch noch gleichzeitig. Somit hatte ich den Vorteil, oder ich durfte im Eier rein. Und was für mich der einzige Nachteil war, dass sie an fast allen Tagen die Besucher 15 Minuten eher reingelassen haben. Du kommst eine Stunde eher rein, sagen wir mal, oder du bist eine Stunde eher da, gehst zu dem Verlag hin, den du unterstützt, baust da die Spiele auf. Wenn du gerade so am Ende des Aufbauens bist oder welche andere Tätigkeiten machst, wie irgendwie Karton stapeln oder das Lager ein bisschen aufräumen und so weiter und so fort, die dann 15 Minuten eher reinlassen und das auch am ersten Tag, dann sitzen alle Leute schon an den Spieltischen und du hast das Spiel noch nicht mal ausgepackt, sozusagen. Ja. Das kann man zwar nicht unbedingt kritisieren, man versteht die wohl, dass die Menschenmasse vor den Türen irgendwann eher reinlassen sollte, damit da nicht irgendwie welche Unfälle passieren. Was hast du denn da denn überhaupt gemacht als Spielerklärer, genau? Ja, ich war bei einem Verlag, der hat 7 verschiedene Neuheiten rausgebracht. Ich habe dann die Spiele erklärt, ich habe dann das Spiel aufgebaut. Und dann kamen natürlich interessante Leute, die sich das Spiel gerne angucken wollten, also auch spielen überwiegend. Dafür ist die Spielemesse ja einer der großen Merkmale der Spielemesse, dass du da die ganzen Neuheiten ausprobieren kannst und nicht nur kaufen und gucken kannst, sondern du kannst sie auch antesten. Und dann, ich habe dann halt so eine Demo-Runde öfters geleitet oder beziehungsweise nur geleitet. Und dann kamen die Leute zu mir am Platz und habe ich denen das erklärt, wie es geht und dann haben die drauf losgespielt. Bei Regelfragen oder bei Zusatzsachen habe ich denen dann erzählt, wie es dann weiterläuft. Und sie sehen so das Spiel näher gebracht. Was hast du vorgestellt? Ich habe das Spiel Katakomben vorgestellt. Es ist ein Schnippspiel. Und dann habe ich eine Studie ins Mark Grün vorgestellt. Das ist ein Spiel in der Sherlock Holmes und Cthulhu Welt. Dann habe ich noch Goldene Zeitalter vorgestellt. Ein Zivilisationsspiel. Dann habe ich noch Innovation vorgestellt. Ein Kartenzivilisationsspiel oder eher Entwicklungsspiel. Und Winziges Weltall. Der größte Part oder die meisten Spiele, die ich erklärt habe, war halt in Katakomben. Das ist ein Schnippspiel. Da vertritt einer den Dungeon Lord oder den Katakomben Lord. Und die anderen 4 Spieler bis zu 4 weiteren Spieler, also insgesamt 5, vertreten die 4 Helden. Und in dem Schnippspiel muss man seine Heldenscheibe gegen die Monsterscheiben schnippen, um dem Monster einen Schaden zuzufügen. Und somit kommst du immer von Raum zu Raum und musst in jedem Raum die Monster bezwingen, um bis in den letzten Raum zu kommen und den Katakomben-Lord zu bezwingen und zu besiegen. Dann haben alle 4 Helden gewonnen. Wenn alle 4 Helden gestorben sind, hat der Katakomben-Lord-Spieler gewonnen. Und es gibt eine Vielfältigkeit an Angriffen. Der normale Angriff, den habe ich ja eben schon gesagt, das Schnippen gegen die andere Monsterscheibe, um denen einen Schaden zuzufügen. Aber auch, es gibt Fernwaffen, es gibt Angriffskombinationen, die man nutzen kann mit verschiedenen Gegenständen. Also da hast du schon eine große Auswahl an verschiedenen Spielen dann. Ja. Hast du auch was gekauft, was Neues? Ja, ich habe natürlich mich auch selber umgeguckt. Auch mir ein paar Sachen gekauft. Ja, ein paar Brettspiele, ein paar Kartenspiele, kleine und größere Spiele, Partyspiele habe ich mir geholt. Und auch strategische Spiele. Klingt, als hättest du eine Menge Geld ausgegeben dann. Ach, das geht noch. Es gibt Spieler, die sind ja auf der Messe, die laufen dann halt schon mit 5 vollen Tüten rum und es ist erst Freitag. Und die sind die anderen Tage auch noch da. Ja, wenn man das Geld dazu hat, hast du davon schon was testen können? Ja, ein paar kleine Spiele habe ich schon kurz nach der Messe gespielt Oder ich habe sie direkt auf der Messe angetestet. Ja, ich glaube, ein Spiel hatte ich auf der Messe schon direkt angetestet. Welches? Clock Wars von Eagle Griffin Games. Okay, worum geht's da? Das ist ein Mehrheitenspiel auf einem modularen Spielbrett. Jeder vertritt eine Fraktion, die natürlich spezielle Fähigkeiten hat. So, die Aufnahme ist jetzt leider gerade unterbrochen worden, aber ich war eigentlich auch mit meinen Fragen durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Torben, der hier diesen Beitrag mit mir gemacht hat. Ja, und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch eine Unterbrechung. Ja, schuld an den beiden Unterbrechungen war tatsächlich ich, weil ich Max einmal angerufen hatte, weil er mir den Weg falsch erklärt hat. Und dann musste ich mir den Weg am Telefon erklären lassen und das Klingeln am Ende war dann eben ich, der da geklingelt hat. Das heißt, ich bin der Unterbrechungsmensch in dieser Aufnahme gewesen. Aber trotzdem, danke lieber Max und danke lieber Torben für diesen netten, kleinen, interessanten Beitrag. Bei mir geht's jetzt nochmal weiter mit 3 Comics aus dem DC-Verlag. Ich hatte eigentlich gesagt, dass ich so von DC gar nichts mehr lesen möchte, aber es war eine Reihe, die ich sowieso lese, nämlich Justice League Dark Side War verfolge ich sowieso. Und es kamen jetzt 2 neue Superman-Serien an den Start, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und deswegen möchte ich mir da nochmal ein kleines Bild verschaffen. Los geht's mit Superman Lois and Clark Nummer 1. Ist eine direkte Fortsetzung der Geschichte aus Convergence. Da gab es ja eben von Dan Jurgens 2 Hefte zu Superman. Nämlich wie Superman und Lois Lane eben ein Kind bekommen und da eben ihre Abenteuer erleben, war so ein bisschen, ich habe der Serie so ein bisschen den Vorwurf gemacht, okay, ihr gebt den Lesern hier das, was sie wollen, also alle schreien immer, wir wollen den alten Superman zurück, wir wollen den alten Superman zurück, bekommen ihn aber nicht und das war so ein bisschen so meiner Meinung nach das Eingeständnis an diese Leser, ja komm, ihr habt euren Superman, das ist auch tatsächlich der Superman aus der Zeit, wo Dan Jurgens die Serie geschrieben hat, aus den frühen 90er Jahren, also auf jeden Fall noch vor Zero Hour, also circa um seinen Tod herum. Ich glaube, das ist so auch eigentlich in Anführungszeichen mein Lieblings-Superman, meine Lieblingsiteration dieser Figur. Und was man in Lois und Clark macht, ist, man schickt, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, man schickt den alten 90er Jahre Superman in das aktuelle DC-Universum, in das Universum der New 52. Und nicht irgendwie ab jetzt und wir nehmen das Universum so, wie es aktuell ist, sondern mit dem Beginn, mit dem Dawn of Superheroes, also mit dem Start des aktuellen DC-Universums, also der ersten Zusammenarbeit der Justice League. Also an diesem Punkt schickt man den alten Superman zurück und lässt ihn tatsächlich auch die Invasion von Apocalypse auf Erde 1 und Erde 2, glaube ich, tatsächlich sogar miterleben. Und er selber entscheidet sich dann auch tatsächlich nicht einzugreifen, beobachtet das Ganze nur, sagt, ja, die Jungs haben das ganz gut hingekriegt, die Jungs und Mädels, ich muss da gar nicht eingreifen. Das Interessanteste, und ich will gar nicht so viel darüber verlieren, weil ich warte da drauf, bis da irgendwie mal ein Trade rauskommt. Ich werde es also nicht monatlich lesen. Das Interessanteste ist an dieser Geschichte ist, dass dieser Superman eine Art Vorwissen hat. Das heißt, er weiß, wie sich bestimmte Sachen auf seiner Erde, in seiner Realität entwickelt haben, kann gewisse Gefahrenpotenziale vorher schon einschätzen. Es wird nämlich hingewiesen auf Hank Henshaw, heißt er, glaube ich, der in der alten Kontinuität zum Cyborg-Superman geworden ist. Also muss es dann doch schon nach seinem Tod gewesen sein, ne, weil dann macht es auch Sinn. Der in seiner Kontinuität nämlich zum Cyborg-Superman geworden ist. Und in dieser Kontinuität, in der aktuellen Kontinuität, ist der Cyborg-Superman ja der Vater von Supergirl. Da hat man das ja so ein bisschen, damit spielt eben diese Serie. Und eben auch damit, dass dieser Superman ein kleines bisschen älter ist. Ich glaube, wenn man es ganz geschickt macht, könnte dieser Superman so ein bisschen der Ersatz werden für den etwas erfahreneren und etwas großväterlicheren Erde-2-Superman, den es ja noch bis in die 2000er Jahre, bis zu Infinite Crisis noch gegeben hatte. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Einerseits finde ich es wirklich cool, weil man hat die Figuren aus der alten Kontinuität zurück, zwar nicht direkt vor der New 52, aber sehr, sehr nah daran. Aber das ist auch nie wirklich das, was man haben möchte, weil eigentlich möchte man die zentralen Geschichten so haben, wie sie mal war und nicht irgendwas komplett Abwegiges, was mit der aktuellen Handlung nichts zu tun hat. Und da weiß ich nicht, und da hilft auch die Tatsache nicht, dass dieser Superman eben weiterhin mit Lois Lane zusammen ist, weil die eigentliche Lois Lane ist immer noch nicht mit ihm zusammen. Zumindest nicht, soweit ich weiß. Es bleibt abzuwarten. Ich bin da sehr ambivalent im Moment. Weiter geht's mit Superman American Alien Nummer 1. Ich weiß auch nicht. Das ist geschrieben von Max Landis. Ja. Man lässt Max Landis jetzt Comics schreiben. Begeistert bin ich da auch nicht drüber. Der ist eigentlich Drehbuchautor. So eins dieser neuen jungen Talente in Hollywood. Ich glaube, bis auf Chronicle, der relativ gut angekommen ist, wäre mir jetzt auch nicht eingefallen, was der sonst noch so geschrieben hat. Also wie gesagt, ich bin auch, was Filme angeht, also ich bin zwar Cineast, ich würde mich selber schon so als Filmfan bezeichnen, aber was da im Hintergrund passiert, da bin ich nicht wirklich informiert. Also vielleicht hat er noch irgendwelche ganz, ganz tollen Filme geschrieben, von denen ich jetzt gerade gar nichts weiß. Aber Max Landis ist halt irgendwie so ein, ich weiß nicht, warum man ihn Comics schreiben lässt, sagen wir es mal so. Vielleicht einfach so ein bisschen Stuntcasting, weil man jemanden haben möchte, der aus einem anderen Bereich kommt. Vielleicht geht's ja gut, ich weiß es nicht. In der ersten Ausgabe von American Alien geht es in jedem Fall um die Kindheit von Clark Kent, um die Zeit, als er seine Kräfte entdeckt hat. Dann auch die Eltern, Jonathan und Martha, werden hier nochmal gezeigt. Die sind ja in der aktuellen Kontinuität, sind die ja tot. Das heißt, Superman ist ein Doppelwaisenkind, der gar keine Eltern mehr hat, also weder seine kryptonischen Eltern noch seine irdischen Adoptiveltern, was ein bisschen irritierend ist irgendwo. Ich muss mir einfach Gedanken machen. Was man, glaube ich, machen möchte, ist, man möchte so eine neue, definitive Origin von Superman erzählen. Also was ist die Kindheit von Superman gewesen? Wo kommt die Figur her? Was ist mit seinen Eltern passiert? Das hat John Byrne in den 80ern grandios gemacht, mit mehreren Reihen, vornehmlich mit Man of Steel und anschließend eben auch mit so Sachen wie World of Krypton, World of Smallville und ich meine World of Metropolis. Das war diese World of Trilogie, die ich glaube in insgesamt 12 Heften erzählt wurde. Und in World of Smallville erzählt er eben auch die Geschichte, wie sich die Eltern kennengelernt haben, also eben Jonathan und Martha. Und das alles wird natürlich von Max Landis großartig ignoriert und komplett über den Haufen geworfen und neu erzählt. Was auch eigentlich gar kein Problem ist, weil man natürlich neuen, modernen, aktuellen Superman haben muss. Und da geht es nicht darum, das in irgendeiner Art und Weise beizubehalten. Also das, ich verstehe auch, wenn das jetzt in eine ganz andere Richtung gehen sollte, als John Byrne das in den 80ern gemacht hat. Das ist auch vollkommen legitim. Nur bitte gestattet mir, das weiterhin damit zu vergleichen, weil meiner Meinung nach, auch wenn es jetzt 30 Jahre später ist und das, was damals John Byrne nach der Crisis erzählt hat, in den 80ern natürlich gar keinen Bestand mehr haben kann, weil einfach seitdem in den Heften viel zu viel passiert ist, die Welt sich auch verändert hat, Superman auch in einer ganz anderen Ära aufgewachsen ist als der Superman von John Byrne. Für mich ist das einfach tatsächlich der Superman schlechthin. Das gibt für mich nichts anderes. Und ich werde auch weiterhin Geschichten aus dieser Ära lesen. Ne, weil die Geschichten bleiben mir ja. Nur weil mir der aktuelle Superman nicht gefällt, und das tut er nicht. Ich habe also es gibt wahrscheinlich kaum einen Helden in den aktuellen DC-Comics, von dem ich weniger gelesen habe als Superman. Und das ist eigentlich total schräg, weil er gehört eigentlich durch die Arbeit von John Byrne zu meinen Lieblingshelden. Aber der New 52 Superman geht mir echt am Arsch vorbei. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Max Landis hat sich in jedem Heft einen anderen Zeichner angelacht. Im ersten Heft ist es Nick Drogotta, der hier einen großartigen Job macht. Der zeichnet die Figuren sehr, sehr cartoonig. Ich glaube, Nick Drogotta hat auch dieses Bastel-Comic gemacht, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Ja, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, auch auf seinem Mist gewachsen. Und Nick Drogotta ist ein toller Zeichner, das darf man nicht vergessen. Drog ist dabei, Jay Lee, Tommy Lee Edwards, Nick Drogotta hatten wir ja. Francis Manapul wird noch dabei sein, darauf freue ich mich sehr drauf. Dann haben wir Joel Jones, Jonathan Case und Ryan Sook. Die allermeisten Namen kenne ich gar nicht, also so, zumindest ist nicht irgendwie vom Gesicht her, dass ich da irgendwie jetzt eine Arbeit dabei hätte. Jay Lee stelle ich mir wieder mal sehr anstrengend vor. Aber ich denke, auf Francis Manapul darf man sich in Bezug auf Superman auf jeden Fall mal freuen, auf Drog auch. Da darf man auf jeden Fall mal gespannt sein. Ich sag mal so, die Art, wie Max Landis das schreibt, ist auch anders, als andere Comic-Autoren das schreiben würden. Vielleicht sind wir in der Zeit angekommen, wo diese neue Art zu schreiben auch tatsächlich angebracht ist. Ne, vielleicht muss es mal neue Impulse geben. Ich bin zwar noch skeptisch, aber ich gebe der Serie eine Chance. Ne? Und das hört, ich war wirklich von vornherein komplett skeptisch, wollte das Heft gar nicht lesen. Und dann hat jemand auf Twitter gesagt, oh, er wird sich freuen, Max Landis bei Superman, ole, ole, ole. Und ich saß da, nein, Max Landis, nein, bitte nicht, bitte geh sterben. Und ich habe es dann doch gelesen und habe gesagt, okay, ich gebe der Sache mal eine Chance. Vielleicht wird es ja was. Ne? Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das wirklich Ausgabe pro Ausgabe lesen möchte oder vielleicht einfach wirklich auf den Sammelband warten werde, weil das sind 7 Ausgaben, da wird ein Band rauskommen und fertig. Alles andere wäre auch unwirtschaftlich. Mal abwarten. Ich gebe der ganzen Sache ein Maybe. Dann geht's weiter mit meinem letzten Superhelden-Comic für heute, nämlich Justice League The Dark Side War, Shazam Nummer 1. Das möchte ich stellvertretend für alle anderen Hefte besprechen, die momentan in dieser Reihe erscheinen, weil das kann ich nicht komplett durchsprechen. Das ist viel zu viel im Moment. Was in der Geschichte passiert ist, dass die Justice League im Grunde genommen die Nachfolge angetreten hat für die New Gods. Und das hat im Falle von den allermeisten zu kompletten Verschwurbelungen des Status Quo geführt. Neue Kräfte, neue Aufgaben. Ich kann noch mal kurz eben sofort sagen, also lest das Batman-Heft von Peter J. Tomasi, lest das Superman-Heft, da weiß ich gerade nicht, wer es geschrieben hat. Das sind zwei exzellent großartige neue Interpretationen dieser Figuren. Die werden da also wirklich noch mal komplett extrapoliert, richtig toll. Was in dem Shazam-Heft passiert, ist Folgendes. Billy Batsons Verbindung zu seinen bisherigen Göttern wird unterbrochen durch den Vorfall, der in den letzten Justice League-Heften passiert ist. Und er muss sich jetzt neuen Göttern anbieten, deren Kräfte er benutzen kann. Und dieses Heft zeigt Shazams Reise durch seinen neuen Pantheon, durch seine neuen Kraftquellen und lernt die Götter einzeln kennen und muss sich auch zuerst, das ist so seine erste Aufgabe, erstmal dem Gott Sonos stellen, da sage ich gleich nochmal was dazu, der hier also jetzt schon wieder anfängt, Terror zu schieben, noch bevor er seine Kräfte tatsächlich nutzen kann. Was dieses Heft vor allem tut, ist eines, nämlich klar machen, wie dringend wir eine Ongoing von Shazam brauchen. Dieses Heft ist so großartig und es macht so einen Spaß zu lesen. Wir brauchen ganz, ganz dringend eine vernünftige Ongoing mit Billy Batson, mit dem Wizard, mit Aufgaben, die er selber lösen kann. Vielleicht eine neue, funktionierende Marvel-Family. Was ich dem Heft ein bisschen vorwerfe, ist, dass es sich bei den neuen Göttern teilweise an einer, in Anführungszeichen, realistischen Mythologie bedient und teilweise aber auch an den Göttern und Mythologien des DC-Universums. Einerseits bekommt Shazam nämlich die Feuerkräfte von, ich glaube, es wird Haran-Mir ausgesprochen, nämlich dem Feuergott des Marses. Den Ausdruck Haran-Mir kennt man ja wahrscheinlich am ehesten noch von Martian Manhunter, der das immer in irgendwelchen Schocksituationen immer so ausruft. Und in meiner Wahrnehmung ist das eine der wenigen tatsächlichen Darstellungen, die man von diesem Gott jemals bekommen hat. Also ich könnte mich nicht erinnern, den jemals so auf einer ganzen Seite gesehen zu haben. Dazu gibt es aber auch Figuren wie Anna Pale, die Behüterin des Sources ist, also Shazam, Billy Batson ist tatsächlich in einer Sekunde auch in einem Moment auch tatsächlich im Source. Dann trifft er auf Ate oder Ate, das ist eine griechische Göttin, die, ich glaube, die Tochter ist der Eris und Eris ist die Göttin der Zwietracht, sollte man als Discordianer auch wissen. Ansonsten sind das alles so Götter, wo man so denkt, hä, wo kommen die her, was sind das für Figuren, die sind irgendwie erfunden oder irgendwas an irgendwas angelehnt. Der Wizard, den man aus den bisherigen Geschichten um Shazam schon kannte, ist eben auch ein Gott. Und der Wizard ist ja ein Aborigine. Und jetzt kann man sich fragen, hey, Moment, ich habe das auch nachrecherchiert, weil ich dachte, okay, was für Götter haben denn die Aborigines? Und die Aborigines haben gar keine Götter. Der Aborigine glauben eher so auf Natur und auf Geologie basiert und gar nicht so sehr auf einzelnen Personen und eigentlich eher so ein Zustandswechsel, der irgendwann mal eintreten soll und eben nicht abhängig ist von Personen. Und hier wird also tatsächlich irgendwas erfunden. Der Wizard bekommt hier den Namen Mamaragan. Also bei meiner ganz schnellen Recherche konnte ich diesen Namen in der Wikipedia nicht finden. Und dazu kommt eben auch noch das andere, also eben auch Aid oder Apate. Ich glaube, sie heißt auch Apate auf Deutsch oder irgendwie sowas. Tatsächlich auch sehr verschoben wird und angepasst wird, so wie man sie hier braucht. Dann hat man hier noch Siva, da konnte ich gar nichts zu finden. Ich dachte erst, er würde irgendwie angelehnt sein an Shiva, aber das ist dann ja im Hinduismus, was ich auch nicht für unmöglich halte, aber sieht auch nicht wirklich hinduistisch aus. Also da wird eine ganze Menge real existierender Mythologie wird hier genommen und komplett durch den Fleischwolf gedreht, einfach nur damit man es ein bisschen anpassen kann. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden muss, im Zweifelsfall macht es auch eigentlich keinen Unterschied. Nur ich fand es halt besonders schön, dass man halt wirklich Leute, Figuren halt genommen hat bisher, die auch tatsächlich existieren und damit eben die, also Figuren wie Herkules, Atlas und Zeus und weiß der Geier was, um damit eben die Kräfte von Shazam zu erklären. Das ist ja schon seit dem Golden Age so, dass diese Götter für seine Kräfte zuständig sind. Und jetzt biegt man sich das so ein bisschen zurecht, aber mein Gott, woher die Kräfte kommen, macht eigentlich so gut wie keinen Unterschied. Die Geschichte ist super. Also mir hat das wirklich super, super viel Spaß gemacht. Absolute Leseempfehlung. Für mich sowieso eine Empfehlung. Dieser Darkside War ist eine wirklich ganz, ganz tolle Storyline. Ist meiner Meinung nach auch das Beste, was man von der Justice League in 4 Jahren New 52 überhaupt jemals gesehen hat. Ja, dann war es das eigentlich auch schon fast wieder. Ich möchte noch ein bisschen reden über den klassischen Perry Rhodan Sammelband Nummer 22 aus dem Jahr 1973. Das ist mein Klassiker für diese Ausgabe. Comics in den 70ern waren noch ein bisschen anders als heute. Und das sieht man vor allem daran, weil die Zielgruppe eine andere war, weil es anders aussah, weil es bunter war vielleicht sogar. Bei der Sammelband genau erschienen, kann ich jetzt so gar nicht sagen, weil das damals einfach so gewesen ist, dass man 3 Hefte genommen hat, hat einen Umschlag drum gemacht, also tatsächlich einfach Restehefte genommen, hat einen Umschlag drum gemacht und einfach neu in den Zeitschriftenhandel gegeben, um so eine Zweitverwertung von nicht verkauften Auflagen zu machen. Das wird auch bis heute, glaube ich, gemacht mit lustigen Taschenbüchern, die einfach wahllos zusammengestopft werden. Und dann heißt das irgendwie Kampfkoloss oder so, keine Ahnung. Allesamt geschrieben von Dirk Hess und gezeichnet von einem italienischen Zeichenstudio namens Studio Giolitti. Das klingt wie eine Eismarke. Ich will auch gar nicht so großartig was über den Inhalt sagen, sondern eigentlich eher so ein bisschen über das Flair, was diese Geschichten haben. Also die Koloration ist sehr popartig. Es sind sehr viele glatte, einfarbige Flächen, die eingefärbt werden. Also nicht so schattiert, sondern tatsächlich sehr, sehr flach tatsächlich koloriert. Charaktere sind natürlich Perry Rhodan, auch wieder Cookie ist auch wieder mit dabei. Dann sieht man den zweiköpfigen Mutanten Gorachin. Der ist eben deswegen besonders, weil er eben 2 Köpfe hat. Der taucht auch immer mal wieder in aktuelleren Geschichten auf. Und dazu eben eine junge Dame namens She-Ra. Die habe ich jetzt gar nicht mehr so nachrecherchiert. Was das Besondere an She-Ra ist, sie ist zwar koloriert und hat auch ihre Private Parts bedeckt durch so Tribal-Dinger, aber im Grunde genommen ist sie eigentlich nackt. Ich habe das damals dem Arndt Elmer, dem Leserbrief-Onkel von Perry Rhodan schon mal gefragt, wo ich dann gefragt habe, hey, wie kann das eigentlich sein, warum ist sie so koloriert, dass sie aussieht, als wenn sie halt Kleidung trägt, aber eigentlich dürfte klar sein, dass sie eben nackt ist. Und dann hat Arndt Elmer eben auch gesagt, ja, das hat man damals einfach so gezeichnet in den 70ern und dann hat man das in der Koloration im Deutschen dann eben dadurch entschärft, dass man sie quasi so koloriert hat, als wäre sie angezogen, aber eigentlich ist sie das tatsächlich nicht. Und wie gesagt, nur ihre Genitalien und ihre Brustwarzen sind so bedeckt, dass man halt eben im Zweifelsfall immer noch behaupten könnte, sie sei angezogen. Eigentlich müsste sie tatsächlich hautfarben angemalt sein und trägt auch ganz, ganz selten bloß einen Raumanzug. Das ist so ein bisschen so eine Besonderheit in der Darstellung. Ist so dieser typische Sexismus, der in den 70er Jahren so ein bisschen in den Comics drin war. Ich habe noch irgendwo hier eine alte Ausgabe von Heavy Metal rumfliegen aus den 70ern, eine US-Ausgabe, wo halt in jedem Comic nackte Mädels rumrennen, weil das deren Verständnis war von Sex in Comics. Nach dem Motto, ja, wir sind so revolutionär und rebellisch, die zeichnen Titten in unsere Comichefte. Das Einzige, was da irgendwie mit transportiert wird, ist eben nicht Sex und Freiheit, sondern einfach nur die total fragwürdige Darstellung und eigentlich auch Objektisierung von Frauen. Und das ist hier tatsächlich auch, ja, doch existierendes Problem. Und es wird dadurch eben abgemildert, dass die Figur zumindest so koloriert ist, als hätte sie Kleidung an. Ich habe mich nicht unbedingt auf die Suche begeben nach alten Geschichten. Man kann alte Perry-Hefte bei uns im Comic-Shop kriegen. Ich habe aber auch nicht so wirklich Drang, alte Perry Rhodan-Comics zu lesen. Ich bin eigentlich viel mehr interessiert an den Geschichten der Alligator-Farm, die jetzt vor wenigen Jahren erschienen sind, mir die Reihe mal irgendwann zusammenzusammeln, weil die sind auch relativ günstig zu bekommen. Die kosten so 3 bis 4 bis 5 Euro, die kann man immer noch kriegen. Zum Teil auch digital bei Amazon für den Kindle oder für halt für den Rapreader, den die haben. Da muss ich mal gucken. Da gibt es, glaube ich, auch die erste Ausgabe von Perry, unser Mann im All, von der Alligator-Fahren, gibt es da, glaube ich, sogar kostenlos. Die müsste ich sogar haben. Ich finde es ein schönes Zeitdokument, einfach mal reinzugucken, wie haben die Perry Rhodan früher ausgesehen, die Comics zu Perry Rhodan, wie sehen sie heute aus. Heute heißt es eben Perry Rhodan, genau wie die Taschenhefte. Früher hieß es eben Perry. Ne, einfach damit man das genauso gut verkaufen konnte wie Tarzan oder Asterix. Ne? Einfach ganz klare Ansage, Perry und jeder wusste, dass Perero dann gemeint ist. Wie gesagt, wenn ihr dem mal entgegenkommt, lest es, aber seid euch dessen bewusst, dass es hier also wirklich eher so, was Frauen angeht, eher sexistisch angeht, weil Frauen waren in den 70er Jahren eben eher so, ja, Putz, Koch und fütter die Kinder und halt die Fresse. Das waren Frauen in den 70ern. Übrigens auch eines meiner größten Probleme mit Captain Future. Aber da reden wir nochmal an einer anderen Stelle drüber. Das war's dann heute auch schon wieder. Ich gehe noch ein bisschen in die Previews. Im Januar geht's los mit der Printausgabe von The Legend of Wonder Woman bei DC. Das ist eine neue Digitalserie, die startet. Geschrieben von Ray Dillon und gezeichnet von Renee DeLis. Renee DeLis ist mir besonders im Gedächtnis geblieben als Zeichnerin vom letzten Einhorn, The Last Unicorn, da hat sie eine sechsteilige Reihe gezeichnet für IDW. Die haben wir hier bei Nerd & Nerd in der Vergangenheit auch schon mal besprochen. Einen ganz, ganz tollen Strich. Zeichnet sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schöne und weiche Frauen. Und das eine Preview-Bild, was es jetzt aktuell schon gibt, ich glaube, die erste Ausgabe ist schon erschienen digital. Das erste Bild, was es halt gegeben hat, war, also die ersten Previews waren wirklich wahnsinnig sexy. Also die Zeichnungen sind richtig, richtig schön. Ich werde mich da auf die Printausgabe stürzen, weil es genau das ist, was ich lesen möchte, die wahrscheinlich definitive Origin von Wonder Woman, wie sie jetzt die nächsten 2,5 Jahre Bestand haben wird, ich weiß es nicht. Finde ich super. Also ich freue mich darauf, geht im Januar mit der Printausgabe los, habe ich mir also auch schon ins Abo gelegt, freue ich mich richtig drauf. Und bei Titan gibt's demnächst, sagt Titan, Sky Dole Decade. Das ist im Grunde genommen der Sammelband aller bisherigen Sky Dole-Geschichten. Und Sky Dole ist eine italienische Comicreihe, die in Deutschland schon mal veröffentlicht worden ist im Rahmen von einer Comiczeitschrift namens Magic Attack. Ich habe einen ganzen Satz von Sky Dole damals schon gelesen. Auf Deutsch ist das Ganze veröffentlicht worden, noch vor nicht allzu langer Zeit von Splitter. Da soll auch der demnächst erscheinende vierte Band veröffentlicht werden. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind mir die mit 15 Euro pro Ausgabe ein bisschen zu teuer. Vor allem, weil ich die erste Geschichte und die zweite, glaube ich, auch komplett vorliegen habe. Und dieser Sammelband Decade wird eben tatsächlich jetzt demnächst von Titan Comics nochmal veröffentlicht als Graphic Novel, obwohl es eigentlich eher wirklich ein klassischer Sammelband ist. Und Sky Doll ist halt so eine sehr futuristische Geschichte mit so einem Sexroboter, der aber irgendwann tatsächlich seinen eigenen oder die irgendwann tatsächlich ihr eigenes Bewusstsein erlebt. Und das Ganze ist, glaube ich, von zwei Zeichnern, die auch Monster Allergy gezeichnet haben, was ja momentan bei Danny Books erscheint. Und von Sky Doll bin ich schon echt ein Fan seit den frühen 2000er Jahren, seitdem es eben damals Magic Attack gab, was so ein Fantasy-Science-Fiction-Magazin war, auch mit deutschen Comics, wo auch Robert Feldhoff, einer der Perirodan-Autoren, eine regelmäßige Comicreihe hatte, der leider viel zu früh verschiedene Robert Feldhoff. Da freue ich mich wirklich wahnsinnig drauf. Gut, dann haben wir das auch erledigt, das sind meine Previews für dieses Mal und jetzt kommt die Nerd-Nerd-Nerd-Programm-Vorschau! Vielleicht soll ich mal einen anderen Jingle machen, ich weiß es nicht. In der nächsten Woche, am 22.11., geht's weiter mit Herz der Würfel. Da spielen wir die erste Vampir-Maskerade-Runde. Die sind alle auch schon aufgezeichnet, die müssen jetzt zum Teil noch produziert werden. Das kommt entsprechend nächste Woche. In der Woche danach, am 29.11., erscheint die dritte Folge von Vom König der Podcast, unserem Godzilla-Film-Podcast. Da gucken wir den dritten Godzilla-Film. Dann am 6.12. gibt es ein kleines Special, weil wir tatsächlich an dem Wochenende so ein bisschen Pause machen. Und aber um dann eben doch nochmal ein bisschen was zu versenden, schmeiße ich da nochmal die Pottwichtel-Sendung von 2013 rein, die wir damals bekommen haben vom Kai Daniel Du, der den Hobbykoch-Podcast betreibt. Der hat mit Lars Engelmann und dem 4xB zusammen uns eine sehr, sehr schöne Sendung produziert. Die ist inzwischen aus dem aktuellen iTunes-Feed komplett rausgefallen. Und die könnte man zwar über den Blog noch finden, die schmeiße ich aber jetzt an Nikolaus praktisch nochmal in den Feed rein und dann könnt ihr euch die Sendung nochmal anhören. Wenn ihr sie früher hören wollt, sucht sie euch aus dem Feed raus. Aber wie gesagt, am 6.12. erscheint sie nochmal über das normale Abo. Vielleicht könnt ihr dann einfach bis dahin nochmal warten. Und die nächste Solo-Sendung gibt es am 13.12. Dann hören wir uns wieder. Und dann am 24.12., das ist an Heiligabend, erscheint dann unsere erscheint dann unsere Wichtelsendung, die wir bekommen, denn wir nehmen ja wieder am Pottwichteln teil. Das Pottwichteln ist für uns ja auch immer so ein bisschen das Projekt, wo wir uns neue Impulse von einem anderen Podcaster, von anderen Podcastenden holen. Und wir haben unsere Zulosung schon bekommen. Wir wissen schon, was wir bearbeiten müssen. Es wird eine ziemliche Herausforderung sein. Aber dementsprechend dann am 24.12. dann die Sendung, die wir bekommen. Ich bin gespannt, was wir bekommen. Und ihr könnt euch dann ja mal durch die anderen Projekte klicken und gucken, wo wir gelandet sind. Die Veröffentlichung des Projektes, was wir halt eben bewichteln, gibt es dann am 1.1. Da wird dann eben auch von allen Leuten veröffentlicht, oder für alle Leute veröffentlicht, wer sie bewichtelt hat, wen sie bewichtelt haben. Und ab dem 1.1. könnt ihr dann auch erfahren, wo unsere Folge gelandet ist. Gut, dann war das meine Solo-Sendung für diese Woche. Ich würde sagen, wir sehen uns am, was habe ich gerade gesagt, 13.12. zur nächsten Sendung mit dem Nerd wieder. Bis dahin ein Auf wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Überall in diesem Zimmer liegen 3 Fragezeichen-Kassetten. Schon wieder, ey, das ist unfassbar.